hier bleib und das ohne Zweifel, hast du sehr gesehen. Ich bin mal stolz drauf, sieh sehr, mir geht's gut, ich grüßt Leid. Dem mal wichtig sein, mir geht's gut in meinem Turm, danke für die Zeit. Drück die Würde in mir, hast du nie verloren, schaut's mir mal ja. Ich bin stolz auf mich, ja, weil auf mich kann man bauen, mir kannst du alle vertrauen. Sag mal so, ich fühl mich super wie ich bin, was ich mache tue und dass ich mich nicht verstören will. Wie krieg ich bleib, ja das los, da keine Ruhe. Jetzt ist soweit, ihr seid nix mehr, ihr seid einfach nix mehr. Ihr seid so wie's mein Leben, bringt eigentlich Eiches aus dem Gleichgewicht. Die Scheiß auf dein Beistand, bitch, ein lebendiges Beispiel sein. Reicht mir nicht, reicht mir nicht. Scheiß auf dich, ich los jeden Zug, der's verdient. Und die ganzen Leute, die das bis zum Schluss nicht kapieren. Mein Leben schaut so wunderbar schön aus, so schön. Und mir gängen nie die Ideen aus. Verstehst? Und ich weiß ganz genau, dass ich dich gehabt hab, wenn ich bei der Tür einer komm. Und ich weiß ganz genau, dass ich gern mein Leben leben daran, doch sie sind viel zu dumm. Red nur Scheiß, ohne mich geht ihm nix. Ihr wisst es nicht einmal, was reden solltet. Ist euch in klaren, verehrten Augen, dass euch meine Anwesenheit foltert. Jetzt ist soweit, ihr seid nix mehr, ihr seid einfach nix mehr. Ihr seid so mit mein Leben, bringt eigentlich Eiches aus dem Gleichgewicht. Die Scheiß auf deinem Beistand, bitch, ein lebendiges Beispiel sein. Reicht mir nicht, reicht mir nicht. Probier mich zu verbessern, jedoch hin zum Bleiben und einfach meine Sachen machen. Ich könnt über eure Sachen lachen, doch Respekt ist wichtig, stoppt das Hassen. Will da nicht das seine drucken, was ich mach, doch ich will's dir erzählen. Rap ist wie ein Stange zum Anhalten, es hilft mir bei Fühlen. Levende Geschichten in meinem Lebenslauf, das ist was zum Reden hab's. Gib 200% in Schül, oh, mit dem Patriarchat und sitz neben Gott. Fühl mich mächtig, oh, blaues Blut, bin sowas wie eine Adeliger. Das ist für euch so hoch, das ist eine andere Liga, wir sind quasi Sieger. Jetzt ist soweit, ihr seid nix mehr, ihr seid einfach nix mehr. Ihr seid so wie's mein Leben, bringt eigentlich Eiches aus dem Gleichgewicht. Die Scheiß auf dein Beistand, bitch, ein lebendiges Beispiel sein. Reicht mir nicht, reicht mir nicht, reicht mir nicht.